Aus Anlass des 75. Geburtstages vom Generalissimus Kim Jong-il ist am 6. Februar bei Marschall Kim Jong-un ein Brief vom Generalverband der China-Koreaner eingegangen. Im Brief hieß es: Der Generalissimus Kim Jong-il habe mit der originellen Songun-Politik den Sozialismus mit den Volksmassen im Mittelpunkt, edles Erbe vom Präsidenten Kim Il-sung, zuverlässig verteidigt, das Heimatland in unbesiegbaren politisch-ideologisch starken Staat und würdevolle Atommarkt verwandelt, der zum Bau und Start von Erdsatelliten fähig sei und ein solides, ewiges Fundament für das Erstarken und Gedeihen des Vaterlandes und das Glück der Nachkommen gelegt. Die erhabenen revolutionären Verdienste vom Generalissimus Kim Jong-il, der sich zeitlebens dem Vaterland und der Nation glühende Liebe entgegengebracht und sich für sie aufopferungsvoll eingesetzt habe, leben in den Herzen aller Landsleute und der Menschheit ewig fort und werden mit dem gedeihenden sozialistischen Korea für alle Zeiten überliefert. Mit edler Treue und erhabenem Pflichtgefühl habe Marschall Kim Jong-un dafür gesorgt, dass Kim Jong-il als ewiger Führer der Sonnennation hoch verehrt und sein revolutionäres Leben und seine unsterblichen revolutionären Verdienste im Heimatland unbeirrt überliefert werden. Zum Schluss äußerten die Mitarbeiter des Generalverbandes der China-Koreaner und in China lebenden Landsleute ihren Entschluss dazu, sich die Worte von Kim Jong-un, dass die Auslandskoreaner gewissen Beitrag dazu leisten sollen, dieses Jahr zu einem bedeutsamen Jahr der Einleitung einer neuen Phase der selbstständigen Landesvereinigung zu machen, tief in die Herzen einzuprägen und sich stets an die Spitze der heißen patriotischen Vereinigungsbewegung für die große Einheit und die selbstständige Wiedervereinigung der Nation zu stellen.